kein Deutscher Ja gesagt. Denn wir sind nicht eure Sklaven, ihr seid nicht unsere Herren. Wir sind Millionen, die könnt ihr nicht wegsperren. Und die Wut wächst im Osten, im Westen. Frieden in Hütten, Krieg den Palästen. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk.